Die Europäische Union, damit ins Ausland, und die USA haben sich an diesem Wochenende intensiv um ein Ende der Gewalt zwischen Israel und Palästinensern bemüht. So heißt es jedenfalls aus diplomatischen Kreisen in Brüssel. Demnach stünde der EU-Beauftragte für die Außen- und Sicherheitspolitik, Javier Solana, in fast ständigem Kontakt mit beiden Seiten. Diplomatische Bemühungen also aus verschiedenen Richtungen, doch eine Waffenruhe zwischen Israelis und Palästinensern ist bei weitem nicht in Sicht. Im Gegenteil. Der israelische Ministerpräsident Sharon und mehrere Minister sprachen heute von einem Krieg gegen die Palästinenser. Aus Tel Aviv, Rolf Bühlmann. Israel wird nach den verheerenden Attentaten gestern Abend seine Angriffe auf palästinensische Ziele noch ausweiten. Das hat das Kabinett bei einer Sondersitzung in Jerusalem beschlossen. Premierminister Sharon sagte dabei, Israel kämpfe in einem Krieg und er wolle alles tun, um die Gewalt zu beenden. Details wurden nicht bekannt. Schon vor dem Treffen allerdings zitierten israelische Medien eine nicht näher genannte Regierungsquelle, die folglich die Detailwirt für sich vorher entschieden hatte. Es werde noch für 1 bis 2 Wochen Militäraktionen in Palästinensergebieten geben, mit denen die Terrorangriffe gestoppt werden sollen. Die Armeeführung soll darüber hinaus einen Plan für das weitere Vorgehen in Städten und Lagern im Westjordanland vorgelegt haben. Danach würde das Militär die Kontrolle über große Teile des Westjordanlandes übernehmen. Generalstabschef Mofas sagte, es würden Pläne geprüft, gezielt Reservisten in den Dienst zu rufen, die im Westjordanland oder im Gazastreifen leben. Diese Soldaten könnten dann ihre eigenen Siedlungen schützen. Nur wenige Stunden nach den Attentaten von Jerusalem und Netanya führte die Armee heftige Angriffe auf palästinensische Ziele aus. Besonders schwer wurde das Hauptquartier von Palästinenserpräsident Arafat in Gaza getroffen, das völlig zerstört wurde. Hier sollen mehr als 20 Raketen eingeschlagen sein. Auch heute Vormittag gab es wieder Zwischenfälle. Im Gazastreifen griff ein Palästinenser am Eingang die Siedlung Netzarim 2 Israelis an und verletzte sie. Der Attentäter wurde erschossen. Und bei Nablus im nördlichen Westjordanland eröffneten Soldaten das Feuer auf 2 bewaffnete Palästinenser und töteten einen von ihnen. Später dann wurde in der Nähe von Jerusalem offenbar ein schwerer Anschlag verhindert. Israelische Hubschrauber beschossen Augenzeugenberichten zufolge das Auto 2er Palästinenser, die auf dem Weg nach Jerusalem waren. Die beiden Männer wurden dabei getötet. Sie hätten in Israel ein Attentat verüben wollen, hieß es. Weil der Polizei weitere Warnungen vorliegen, sind die Sicherheitsvorkehrungen in Jerusalem, Tel Aviv und an der sogenannten grünen Grenze zwischen Israel und den Palästinensergebieten drastisch verschärft worden. Bei den Anschlägen gestern waren innerhalb von 2 Stunden mindestens 13 Israelis und 3 Palästinenser ums Leben gekommen. Es gab mehr als 100 Verletzte. Der erste Anschlag ereignete sich in Netanya, einer Küstenstadt nördlich von Tel Aviv. 2 Palästinenser eröffneten das Feuer auf Passanten, auch die sogenannte Shabbat Hatan-Feier, eine Feier, die am Shabbat vor einer Hochzeit stattfindet. Ein 9 Monate altes Mädchen und eine junge Frau, nicht wie ursprünglich gemeldet, ein junger Mann, kamen ums Leben. Wenig später sprengte sich mitten in Jerusalem in einem sehr beliebten Café ein Palästinenser in die Luft und riss mindestens 11 Menschen mit in den Tod. Unter den Gästen waren auch Friedensaktivisten, die ganz in der Nähe an einer Demonstration teilgenommen hatten, genauer gesagt vor der Residenz von Premier Sharon, die nur wenige Meter entfernt liegt vom Tatort. Allerdings war Premier Sharon nicht im Hause, er war auf seine Farm im Negev gefahren. Zu dem Anschlag in Jerusalem bekannte sich die Hamas, zudem in Netanya die Al-Aqsa-Märtyrerbrigade. Rolf Bühlmann informierte. Kaum einer der Beobachter glaubte eigentlich wirklich, dass es freie und faire Präsidentschaftswahlen geben könnte. Seit 22 Jahren regiert Robert Mugabe das südafrikanische Land Simbabwe und am liebsten würde er sein Amt weitere 6 Jahre behalten. Einschüchterungsversuche und Gewalt gegen Oppositionelle hatte es schon im Wahlkampf gegeben und das setzte sich auch jetzt am Wochenende fort. Vor den Wahllokalen herrschten chaotische Zustände, kilometerlang waren die Schlangen vor den Türen. Und ursprünglich sollten die Ergebnisse der Wahlen übermorgen bekannt gegeben werden. Doch dass daraus nichts wird, ist längst klar. Klaus Stecker. Die Präsidentenwahl wird nicht pünktlich zu Ende gehen. So viel steht am Nachmittag des 2. Wahltages in Simbabwe fest. Vor allem in der Hauptstadt Harare und den umliegenden Vororten drängen sich noch immer tausende Wähler. Viele von ihnen warten seit dem Morgen. Der Chef der norwegischen Beobachtermission, Kåre Forland, sagte dem ARD-Hörfunk, es sei unzweifelhaft, dass die Wahlzeit zumindest im Großraum Harare verlängert werden müsse, damit alle Wartenden an die Reihe kämen. Außerdem sollten zusätzliche Wahlstationen eröffnet werden. Die Regierung wollte die internationalen Beobachter noch im Laufe des Abends über ihre Entscheidung informieren. Inoffiziell heißt es, dass die Wahllokale zumindest 12 Stunden länger als geplant bis Montag früh 6 Uhr deutscher Zeit geöffnet bleiben sollen. Clifford, der nach 6,5 Stunden endlich den Eingang erreicht, meint, Ich denke, das wäre sehr fair, jedem Zugang zur Wahl zu ermöglichen. Wenn es schon heute zu Ende geht, hat auch die Hälfte unseres Volkes noch nicht abgestimmt. Der Kandidat der Oppositionsbewegung für demokratischen Wandel, Morgan Tsvangirai, forderte eine Verlängerung um mindestens 24 Stunden. Unmittelbar, nachdem er an seinem 50. Geburtstag den Stimmzettel in die Wahlurne geworfen hat, sagte Tsvangirai, ich denke, es sollte für Harare verlängert werden. Wie man sehen kann, stellen sich ja noch immer Leute an. Der Andrang ist zu groß, aber ich hoffe, dass die Wahlregistratur die Kapazitäten erweitern kann, damit jeder wählen kann. Wenn jemand nach Hause geschickt würde, ohne gewählt zu haben, das wäre eine Tragödie für dieses Land. Die MDC fürchtet, dass viele Wähler vor den langen Schlangen kapitulieren, so das Ergebnis verzerrt wird. Mit der anhaltenden Unsicherheit wächst der Unmut. Die bislang friedliche Stimmung könnte umschlagen, wenn sich die Wähler um ihr Stimmrecht betrogen sehen. Die MDC vermutet hinter dem schleppenden Wahlgang eine Regierungsstrategie. So wurde ausgerechnet in den städtischen Hochburgen der MDC die Zahl der Wahllokale in letzter Minute drastisch reduziert. Auf den Dörfern hingegen, die oft von militanten Truppen der Regierungspartei ZANU-PF kontrolliert werden, wurde die Zahl aufgestockt. Immer wieder wurden dort Wähler attackiert und eingeschüchtert. Landesweit wurden mindestens 12 Verletzte gemeldet. Das rohstoffreiche Simbabwe steckt in einer tiefen Krise. Die Wirtschaft schrumpft alarmierend, die Landwirtschaft liegt aufgrund von willkürlichen Farmbesetzungen weitgehend brach. Präsident Robert Mugabe hatte das frühere Rhodesien 1980 in die Unabhängigkeit geführt und seither mit eiserner Hand regiert. Jetzt muss der 78-Jährige um seine Macht bangen, denn mit dem fast 30 Jahre jüngeren Oppositionsführer Tsvangirai hat er erstmals einen ebenbürtigen Herausforderer. Auf die meisten seiner Wähler kann der sich verlassen. Selbst wenn es die ganze Nacht dauert, ich bleibe hier. Aus Harare war das ein Bericht von Klaus Stecker. Seit über einer Woche kämpfen in der afghanischen Gardes rund 1000 US-Soldaten an der Seite von afghanischen Verbündeten und ausländischen Spezialeinheiten, darunter auch deutsche Elitesoldaten, wie wir inzwischen wissen. In den Bergen sollen sich Hunderte von Taliban- und Al-Qaida-Kämpfern verschanzt haben. Nun heißt es, die meisten von ihnen seien ausgeschaltet, so die Wortwahl eines US-Armeesprechers. Folglich wurden heute die ersten Soldaten aus der Region abgezogen. Mehr dazu von Sabine Strasser. Die größten Kämpfe sind früher, da ließen die amerikanischen Streitkräfte ihren Sprecher Major Brian Hilferty vermelden. 400 US-Soldaten hat das Militär heute von der Front abgezogen, so gab das Pentagon offiziell bekannt. Helikopter um Helikopter landeten am amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Bagram. Sie transportierten kriegsmüde US-Soldaten, die bei ihrer Ankunft jubelten, wir sind zu Hause. Aber der Krieg ist noch nicht zu Ende. Neue afghanische Panzer aus Kabul sind in der Provinz Paktia angekommen. Sie sind mit vorwiegend tadschikischen Soldaten der ehemaligen Nordallianz besetzt. Rund 1000 von ihnen hat die afghanische Interimsregierung in die umkämpfte Bergregion geschickt, was offenbar den Unmut der vorwiegend paschtunischen afghanischen Soldaten an der Front erregt hat. Ihre Führer würden die Sache lieber ohne den Beistand tadschikischer Truppen zu Ende bringen. Eine überraschende Wetterbesserung hat den US-Kampfflugzeugen und Hubschraubern heute wieder neue Einsätze ermöglicht. In den letzten 72 Stunden hat es nach Angaben der US-Streitkräfte keinen nennenswerten Widerstand der eingeschlossenen Taliban- und Al-Qaida-Stellungen mehr gegeben. Nicht ganz klar ist allerdings, woher diese Ruhe kommt. Wir hoffen, sie ausgelöscht zu haben, so US-Sprecher Hilferty. Es könne aber auch bedeuten, dass die versprengten Guerillakämpfer sich an anderer Stelle neu gruppiert hätten, so der Sprecher der US-Streitkräfte weiter. Der afghanische Außenminister Abdullah Abdullah zeigte sich heute in Kabul optimistisch. Of course, the bad weather in the past two or three days had given some chances for the groups of Al-Qaida in Taliban. Natürlich hat das schlechte Wetter in den letzten Tagen Möglichkeiten eröffnet, aber auch heute gehen die Operationen gegen sie weiter und es wird nicht mehr allzu lange dauern, dass diese ganze Sache zu einem Ende kommt. Aber wir verstehen natürlich auf der anderen Seite auch die ganze Komplexität dieser Situation. Diese Leute hatten eine harte Zeit und vielleicht gelingt es ihnen auch, sich neu zu formieren. Aber ich bin dennoch optimistisch, dass dieser Krieg bald zu Ende sein wird. But I'm optimistic about an early end to the war there. Die mit den USA verbündete afghanische Bodentruppenfront scheint indes nicht mehr ganz so geschlossen zu sein wie am Anfang. Abgesehen von den Spannungen zwischen den von den Amerikanern ausgebildeten paschtunischen Truppen und den neu ankommenden Tadschiken regt sich auch Widerstand gegen die Vernichtungsstrategie der Amerikaner. Verschiedene Führer der afghanischen Truppen in der umkämpften Bergregion haben Verhandlungen mit den umzingelten Taliban- und Al-Qaida-Kämpfern und eine friedliche Lösung gefordert. Unsere afghanischen Brüder sollen herunterkommen und sich ergeben, sagte so der afghanische Kommandeur Gul Haider. Unterdessen bestehen auch zwischen den US-Streitkräften und ihren französischen Alliierten Unstimmigkeiten über Ziele der Bombenangriffe. Wie die heutige Ausgabe der französischen Zeitung Le Monde berichtete, hat sich die französische Luftwaffe schon in der vergangenen Woche geweigert, bestimmte von den Amerikanern vorgegebene Ziele in der Kampfregion zu bombardieren. Die französischen Streitkräfte wollten keine zivilen Opfer gefährden, so berichtet die Zeitung. Afghanische Quellen hatten gestern gemeldet, US-Kampfflugzeuge hätten ein mit Zivilisten besetztes Fahrzeug getroffen und dabei 15 Menschen getötet, die auf dem Weg zu einem Heiligenschrein gewesen seien. Sabine Strasser informierte. In einem Geheimbericht des Pentagons an den Kongress soll es zu lesen sein, US-Präsident Bush habe das Verteidigungsministerium angewiesen, Pläne für den Einsatz von Atomwaffen gegen mindestens 7 Länder zu erarbeiten. So jedenfalls berichten US-amerikanische Zeitungen. Und demnach will Bush auch Mini-Atomwaffen entwickeln lassen. Das Verteidigungsministerium hat bislang noch nicht Stellung bezogen, doch aus dem Iran, der als eines der 7 potenziellen Atomwaffenziele genannt wird, hieß es, die USA würden eine Politik der Einschüchterung betreiben. Zu den möglichen Plänen George Bushs aus Washington, Klaus-Jürgen Haller. Beängstigend oder nur Routine? Die Los Angeles Times und die New York Times berichten über ein Planungspapier des Pentagon zur künftigen Rolle amerikanischer Atomwaffen. Sie behalten, auch nach Ende des Kalten Krieges, eine Funktion. 7 Staaten werden genannt, mit denen die USA in einen militärischen Konflikt geraten könnten, der zum Einsatz von Atomwaffen führen könnte. Im Übrigen gibt es Anzeichen für eine Rückkehr zu atomaren Gefechtsweltwaffen. Alles in allem bleibt es dabei, dass die USA unter Präsident Bush ihre atomaren Interkontinentalwaffen auch ohne vertragliche Bindung um 2/3 reduzieren wollen. In 10 Jahren sollen nicht mehr über 6.000, sondern nur noch 1.700 bis 2.200 Sprengköpfe auf Trägern interkontinentaler Reichweite vorhanden sein. An Bord von 24 Unterseebooten und 97 Bombern und auf 500 landgestützten Raketen, Zahlen, die bislang noch nicht veröffentlicht wurden. Während des Kalten Krieges diente das strategische Atomwaffenarsenal vornehmlich der Abschreckung einer Invasion Westeuropas durch die Sowjetunion, weshalb den amerikanischen Atomwaffen vornehmlich Ziele in der Sowjetunion zugeordnet waren. Wahrscheinlicher sind nach den Veröffentlichungen aus Los Angeles und New York militärische Konflikte mit China und Nordkorea, mit dem Irak und dem Iran, mit Syrien und Libyen, die den Einsatz von Atomwaffen erforderlich machen könnten. Das heißt, sollte China Taiwan überrennen, sollte Nordkorea den Süden oder sollte der Irak Israel angreifen, könnten die USA zum Einsatz von Atomwaffen gezwungen sein, will sagen, die amerikanischen Sicherheitsgarantien für Israel, für Taiwan und Südkorea haben eine nukleare Komponente. Davon hat man ausgehen können, auch wenn man es noch nicht schwarz auf weiß lesen konnte. Für politische Irritationen dürfte sorgen, dass die Planer des Pentagon zu den Eventualfällen auch Konflikte mit Syrien, mit Libyen und vor allem mit dem Iran zählen. Mit Sicherheit dürfte Vizepräsident Cheney auf seiner Nahostreise mit der Frage konfrontiert werden, ob denn die alte Zusage noch gilt, dass die USA im Konflikt mit Nicht-Atomwaffenstaaten keine Nuklearwaffen einsetzen werden, sofern sich diese nicht mit einem Atomwaffenstaat verbünden oder selbst chemische oder bakteriologische Kampfstoffe einsetzen. Ob durch das Höhlensystem in Afghanistan beeinflusst oder nicht, offensichtlich redet das Pentagon der Entwicklung atomarer Penetrationswaffen das Wort von solchen Waffen, die das Erdreich durchdringen und verbunkerte Stellungen, aber auch Lager von Massenvernichtungswaffen zerstören können.